Mein Leben ist, alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Und immer wenn ich denke, das war's, dann verändert sich was. Es macht Tick-Tack, Tick-Tack. Alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Und immer wenn ich denke, das war's, dann verändert sich was. Es macht Tick-Tack, Tick-Tack. Erstes Bild gemacht mit Windows Movie Maker. Nichts geahnt von 3 Millionen Menschen, ein paar Uhren später. Kumpel klingelt nachts, komm lass uns ins Freibad steigen. Ich lass den PC links liegen, lieber mit Frauen Zeit vertreiben. Zweites Bild, im Club spielen sie dein Lieblingstrack. Tequila Shots aufs Haus, dann jemand küssen, der nach Liebe schmeckt. Überschrift WG-Auflösung, Sofas aus dem Fenster schmeißen. Aidoids in Endlosschleifen, Frauen die sich das Hemd zerreißen. Nächstes Bild, das Leben tut gut. Du bist jung, du hast nichts zu verlieren außer dein Ruf. Und der Hype durch alle gottverdammten Straßen im Land. Du sprichst B-A-N-G, schwarz an die Wand. Bang. Es sind genau diese Momente, die alle von euch kennen. Gebt alle eure Hände. Mein Leben ist, alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Und immer wenn ich denke, das war's, dann verändert sich was. Es macht Tick-Tack, Tick-Tack. Alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Und immer wenn ich denke, das war's, dann verändert sich was. Es macht Tick-Tack, Tick-Tack. Neue Seite, Leben wie im Comic-Strip. Schwarze Brille, schwarzes Cap, alles Anti-Sonnenlicht. Superhelden-Style. Dunkler Raum im Studio sitzen, Doppelleben führen zwischen ernst gemeint und YouTube-Witzen. Nächstes Bild, Führerschein geschafft und ab zum Festival. In Sales, Sex, ekelhafte Steaks auf dem Elektro-Bit. Rückfahrt, Polizeikontrolle, Drogen und im Bonzenwagen. Doch sie finden nichts, weil wir alles schon genommen haben. Es sind genau diese Momente, die alle von euch kennen. Gebt alle eure Hände. Mein Leben ist, alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Und immer wenn ich denke, das war's, dann verändert sich was. Es macht Tick-Tack, Tick-Tack. Alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Und immer wenn ich denke, das war's, dann verändert sich was. Es macht Tick-Tack, Tick-Tack. Du bist 100 und glaubst, es geht nicht mehr krasser. Du hast ein Haus am See und schaust auf das Wasser. Und dann gleitet die Tasse aus deinen faltigen Händen. Auch die geilsten Stories müssen mal enden. Und du schwebst in das Licht, wirst getragen von Engeln. Hinauf zu Michael Jackson, Tupac, Han Solo und Len. Und denkst, bang, alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Alles ist übertrieben. Vier Buchstaben explodieren. Und immer wenn ich denke, das war's, dann verändert sich was. Es macht Tick-Tack.